Die Befreiung. Eine außergewöhnlich lange Rede der Katharina von B. Gehalten auf dem Siechbett zu T. Aufgeschrieben von Helmut Beetz. Hier lieg ich. Wie komme ich hierher? Ich weiß. Die Pferde scheuten und drohten, den Wagen von der Straße zu reißen. Da sprang ich vom Wagen, um die Pferde zu bändigen. Gott weiß es. Ich tat dies nicht um meiner selbst willen. Gott weiß es, ich tat es um meiner Kinder willen. Gott weiß es. Nichts würde ich um meiner selbst willen tun. Nichts. Habe es nimmer getan. Ich schlug hart auf den Boden. Halb von Sinnen raffte ich mich auf und taumelte in den Graben, der voll Wasser war. Es war sehr kaltes Wasser. Gott hat mich davor bewahrt, in einem Graben voll kalten Wassers zu sterben. Gott ist gnädig. Er hat mir jemanden geschickt, der mich herausholte aus dem Graben voll kalten Wassers. Nun liege ich hier. Der Herr hat mir erlaubt, in einem Bette das Zeitliche zu segnen. Der Herr ist gnädig. Er hat mir den Tod im Graben erlassen. Aber es geht aufs Ende zu. Wie gut, befreit zu sein von diesem Leben. Und doch, ich fürchte mich, Herr. Bist du es, Lieschen? Du heißt doch Lieschen. Ah, dass du bei mir bist. Bei mir in diesen schlimmen Stunden. Ich kenne dich nicht und bin doch froh. Was ist unser Tod anderes denn ein Nachtschlaf? Denn gleich wie durch den Schlaf alle Müdigkeit und Mattigkeit weicht und aufhört, die Kräfte des Geistes aber kommen wieder, dass einer des Morgens frisch aufsteht, wird fein lustig und stark. Also werden wir auch am jüngsten Tage wieder auferstehen, als hätten wir nur eine Nacht geschlafen und werden frisch sein und stark. Ja, so ist es. Du hast die Furcht von mir genommen. Du hast mich befreit von der Angst vor dem Tode. Ich bin bereit zum Sterben, Herr. Ja, es muss ein Ende sein. Denn ich kann aus eigenen Kräften mich nicht mehr erheben. Und ich brauche Hilfe, wenn ich meine Notdurft verrichten muss. Scheißen und pissen. Auch das ist Leben. Noch immer. Ach, dass das so enden muss. Doch der Herr ist gnädig und wird's mir leicht machen. Und in deine Hände, Herr, geb ich meine Kinder. Bewahre sie gut vor dem Schlimmen in der Welt. Du, Herr, hast in deiner Güte und Gnade mir schon zweimal die Pest erlassen, die über unser geliebtes Wittenberg kam. Es hat dir gefallen, mich wieder davonkommen zu lassen. Aber da es dein Ratschluss und Wille nun war, ich sollte eingehen in deine Ewigkeit, hast du auf dem Weg nach Torgau die Pferde scheuen und mich in den nassen Graben fallen lassen, welches mich um die Gesundheit meines Leibes brachte. Torgau, wieder Torgau. Vor Zeiten Wiege meines Gefängnisses, das Kloster Marienthron und erste Station auf meinem Weg in die Welt. Damals, ja, hier war ich schon einmal, Lieschen. Ach, wie lang ist alles her. Und heute? Der Herr hat dem Rat zu Torgau eingegeben, mir eine Zufluchtsstätte zu bereiten. Das Sterbelager. Ich werde nicht wieder aufstehen aus diesem Bette, das ist gewiss. Herr, mach's kurz. Wenn du mich schon vom Leben befreist, befrei mich auch von einem langen Siechtum. Befrei mich, Herr, von mir. Ich bin im 54. Jahr und lieg auf den Tod. 6 Jahre bin ich schon des Dr. Luthers selige hinterlassene Witwe. 6 Jahre kämpfe ich gegen den Kanzler Brück und Konsorten. Ich kämpfe um die Vormundschaft für die Kinder und gegen die Vormundschaft für mich. Ich kämpfe um mein Erbteil. Warum ist der Dr. Luther so viel früher als ich aus der Welt gegangen? Er hat mich von sich befreit. Und nun stehe ich da. Ich frag mich, warum er mich geheiratet hat, der Dr. Luther. Gerade mich. Darf ich das fragen? Nein, ich darf's wohl nicht. Es kömmt mir nicht zu. Er hat eben mich genommen und damit gut. Eine Frau hat sowas nicht zu fragen, Lieschen, merkt ihr das? Sie hat sich drein zu schicken, wenn einer sie zur Frau nimmt. In diesen Zeiten. Froh soll sie sein. Aber ich frag mich, warum hat er nicht die Ave Schönfeld zur Frau genommen? Er hätte sie gewiss haben können, da bin ich sicher. Sie war ein schönes Mädchen. Die Ave Schönfeld, viel schöner als ich. Sie war wohl die schönste von uns allen. Neben der Ave Schönfeld waren wir anderen nicht viel. Und ich schon gleich gar nichts. Ach nein, ich war nicht hässlich, aber ich war nicht so schön wie die Ave Schönfeld. Die hätte er können haben. Aber er wollte mich zum Weibe. Er war 42 Jahre alt. Ein stolzes Alter, ein Weib zu nehmen. Manche haben da schon Enkel. Er war aber noch recht rüstig. Ich will nicht mäkeln an seinem Alter. Schließlich war ich auch schon 26. Welches Mädchen in diesem Alter kriegt noch einen ab? Ich war ihm von Herzen dankbar, dass er mich zum Weibe nahm. Er hätte ja die Ave Schönfeld nehmen können, auf die hat er ja ein Auge geworfen. Doch meiner hat er sich erbarmt. Gottes Wille war es, dass ich mich der Verlassenen erbarmte. Hat er gesagt, Lieschen? Gottes Wille, so seine Worte. Ich glaube, es hätte ihm nichts ausgemacht, weiter so dahin zu leben ohne Weib. Und wär ihm irgendwann sein Strohlager weggefault unterm Arsche, dann hätte er vielleicht sein Famulus, der Wolf Sieberger, ihm ein neues herbeigeschafft oder auch nicht. Dem Dr. Luther, ihm wär es wohl eins gewesen. Gott weiß, was für eine Liederei ich vorfand. Gott weiß, was für ein Lotterleben er führte. Der hochgelahrte Mann, als wie das ärmste Schwein. Gott sei's geklagt. Ich hätte auch den Hieronymus Baumgärtner heiraten können. Den hab ich sehr gemocht. Den Hieronymus Baumgärtner. Von Herzen lieb hatte ich ihn. So, wie er mich. Ach ja. Auch der Dr. Luther hat nichts einzuwenden gegen ihn. Er hätte mich ihm zur Frau gegeben. Unbedenken. Ich war ihm von Herzen zugetan. Dem Herrn Hieronymus Baumgärtner. Oder wenn ich an den Dr. Kaspar Glatz denke. Auch ihm hätte mich der Dr. Luther zur Frau gegeben. Und sogar mit Freuden. Der Dr. Luther hielt große Stücke auf den Dr. Glatz und meinte, ich wäre wohl gut aufgehoben bei ihm. Es wäre ein gut Unterkommen für mich. Wenn ich den Dr. Glatz geheiratet, wäre ich nach Orlamünde gekommen. Der Dr. Luther hatte den Dr. Glatz als Pastor nach Orlamünde geschickt. Der Dr. Luther war so ein Mann, der was zu melden hatte, der konnte schon bestimmen, das hat zu sein und dies hat nicht zu sein. Der konnte schon die Leute irgendwo hinschicken, der konnte schon sagen, der Dr. Glatz geht nach Orlamünde und damit basta. Doch wer weiß, wo ich dann hingekommen wäre. Denn in Orlamünde ging es nicht lang gut mit dem Pastor Dr. Kaspar Glatz. Gut, dass ich den Dr. Kaspar Glatz nicht genommen habe. Die Orlamünder Pfarrer hat er bald verspielt. Er war ein rechter Tunichtgut. Der Dr. Luther musste ihn aus der Orlamünder Pfarre jagen, ich weiß nicht mehr wohin, wahrscheinlich in ein noch beschisseneres Kaff. Man weiß doch, wie das geht. Von oben nach unten. Und ich immer mit. Erst von Wittenberg nach Ollermünde, dann von Ollermünde nach dem Dorf Großmist und dann nach Kleinmist. Tiefer geht's dann wohl nicht mehr. Gut, dass ich den Dr. Kaspar Glatz nicht genommen hab. Er hätte mich wieder heruntergezogen, wo ich doch nun mal in der großen Stadt Wittenberg war und wollte ein Stadtmensch bleiben. Nein, ich konnte ihn nicht leiden, den Dr. Kaspar Glatz. Mir ist ein Rätsel, wie er den Dr. Luther über sein wahres Wesen hat täuschen können. Aber ich kenne ja meinen Dr. Luther ein wenig. Er hat einen dicken Kopf und in den tat er sich manches setzen. Wie das Leben so ist, erst war er sein Mann, der Dr. Kaspar Glatz, und dann musste ihm den Arschtritt geben. Und die Treppe wär ich mit runtergefallen. Denn eine Frau wird den Mann nicht mehr los, dem sie vor Gott das Wort gegeben hat. Es sei denn, Gott erlöst die Frau von dem Mann, indem er ihn zu sich ruft. Aber das ist wohl ein zu hoher Preis für die Freiheit. Ich habe gleich gesehen, dass es nicht weit her war mit dem Dr. Kaspar Glatz. Er gefiel mir kein klein wenig. Ich hatte einen Abscheu vor ihm. Gott verzeih mir, dass ich einen Abscheu empfinde vor einer deiner Kreaturen. Es ist wohl eine Sünde. Aber ich muss sagen, der Dr. Kaspar Glatz machte mir Übelkeiten. Vornehmlich, wenn er lüstern wurde. Er war geiler als wie ein Eber. Gott sei's geklagt. Also bin ich zum Nikolaus von Amsdorf gegangen und hab zu ihm gesagt, ihr seid doch ein Freund vom Dr. Luther, habe ich gesagt. Geht doch zu ihm, ich bitte euch, habe ich gesagt, und sagt dem Dr. Luther, den Dr. Glatz nimmt die Käthe nicht, um nichts in der Welt. Und wenn der Herr lässt Scheiße regnen. Die Käthe nimmt den Dr. Glatz nicht, habe ich gesagt, soll er ihm sagen. Und dann habe ich noch gesagt, eher nehme ich noch euch, also den Nikolaus von Amsdorf. Euch, habe ich gesagt, euch oder den Dr. Luther selber, wenn's denn sein muss mit heiraten. Und ich sehe ein, dass eine Frau heiraten muss. Was soll sonst werden aus ihr? Gott sei's geklagt. Also, wenn's denn sein muss, euch oder den Dr. Luther, in Gottes Namen. Da würde ich mich nicht sperren. Sagt ihm das, dem Dr. Luther, habe ich zum Nikolaus von Amsdorf gesagt. Also das habe ich wirklich. So wahr mir Gott helfe. Der Brück. Der Brück ist ein Sauhund. Gott verzeih mir aber, das ist er. Und ein Sauhund müsste Gott um Verzeihung bitten für seine Sauhündigkeit. Und wenn er Kanzler des Kurfürsten ist, der Brück bleibt ein Sauhund. Er hat mir nichts als Tort angetan. Er hat mich schlecht gemacht bei seinem Herrn. Meine Söhne tät ich schlecht, weil zu nachsichtig erziehen, hatte behauptet der Brück, der Sauhund. Er wollte sie mir wegnehmen lassen, Gott verzeih mir. Ich hasse den Brück, den Sauhund. Gott verzeih dem Brück, dass er ein Sauhund ist. Warum lässt Gott einen zum Sauhund werden? Das lieblichste Leben, hat der Dr. Luther gesagt. Das lieblichste Leben ist ein mittelmäßiger Hausstand. Leben mit einem frommen, willigen, gehorsamen Weibe in Fried und Einigkeit und sich mit wenigem genügen lassen, zufrieden sein und Gott danken. Hat der Dr. Luther gesagt. »18 Jahre im Kloster«, Lieschen, denkt er. »Ich war 6, als ich zu den Benediktinerinnen nach Brena kam. Dann hat mich mein Vater, Gott hab ihn selig, zu den Zisterzienserinnen nach Nimpschen gebracht. Dort war es billig. Die Aufnahme kostete nichts.« Wir lebten in der Klausur nach den Regeln des heiligen Bernard von Clairvaux. Unsere Ordensbekleidung bestand aus einer weißen Haube mit schwarzem Gürtel und schwarzem Schleier. Der Dr. Luther hat gesagt, der Stand der Mönche und Nonnen wäre ein ungöttlicher, der keinen Grund in der Schrift hätte. Er wäre nichts als Menschenerfindung. Der Ehestand aber hätte Gottes Wort und wäre nicht von Menschen gestiftet. Also wenn ich hätte den Hieronymus Baumgärtner geheiratet oder den Dr. Kaspar Glatz, Gott bewahre, also den Dr. Glatz konnte ich nicht im Winde riechen, Gott verzeih mir, der alte Arsch, wenn ich den hätte geheiratet, oder den Hieronymus Baumgärtner. Ach du mein Gott, wie viel anders wäre alles geworden. Den Hieronymus Baumgärtner habe ich von Herzen lieb gehabt. Gott weiß es. Ich habe ihn auch mein Leben lang nicht vergessen können. Gott verzeih mir, von Herzen lieb hatte ich ihn. Der Dr. Luther wusste es auch. Doch es hat ihm wohl nichts gemacht. Er hat mich oft gehänselt mit ihm. Ach, dein lieber Hieronymus. Doch ohne Angst um mich. Er mochte ja auch den Hieronymus Baumgärtner. Ich weiß noch, wie alles anfing. Die Nacht vom Ostersonnabend zum Ostersonntag. Da haben wir uns davongemacht aus dem Kloster Nimpschen. Da waren die zwei Koppes, Leonhard der Onkel und Leonhard der Neffe. Und der Wolf Domitsch. Die haben uns Nonnen geholfen. Die hatte der Dr. Luther dazu angestiftet, uns aus dem Kloster zu befreien. Wir waren 9 Frauen. Die Magdalena von Staupitz, die Else von Karnitz, die beiden Zeschau-Mädchen Veronika und Margarete, Ave Grosse, Margarete von Schönfeld, Laneta von Golis und ich, Katharina von Bora. Sind das 9? 9. 8. Wen habe ich vergessen? Die Ave von Schönfeld habe ich vergessen. Wie konnte ich die vergessen? Wo sie doch wohl die wichtigste war. Denn der Dr. Luther hatte ein Aug auf sie geworfen. Hast du so recht, einen von Herzen lieb, Lieschen? Wenn du den nicht kannst kriegen, gräm dich nicht. Wird ein anderer kommen, der dich heirat? Ach, was ist die Lieb gegen den Ehestand? Der Ehestand ist ein allerliebster Würz- und Rosengarten, da die allerschönsten Röslein und Nelken innen wachsen, hat der Dr. Luther gesagt. Die Röslein und Nelken sind die lieben Menschenkinder, die nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Er konnte so fein reden, der Dr. Luther. Die Lieb kann da hingehen, Lieschen. Der Ehestand bleibt. Die so Christen wollen sein, sollen sich nicht scheiden lassen, sondern ein jeglicher sein Gemahl behalten, Gutes und Böses mit ihm leiden und tragen, ob es gleich wunderlich, seltsam und gebrechlich ist. Und gilt nicht, aus dem Ehestande eine Freiheit zu machen, als stünde es in unserer Gewalt, damit zu fahren, wechseln und wandeln, wie wir wollten, sondern es heißt, wie Christus sagt, was Gott zusammengefügt, das soll der Mensch nicht scheiden. Ja, bewege dies in deinem Herzen, Lieschen, wie ich es bewegt habe. Immer, seit es der Dr. Luther gesagt. Hör zu, Lieschen. Wenn du einen Ehegemahl willst haben, geh zu Vater und Mutter und sag, lieber Vater und Mutter, wenn es euer Wille wäre, so gedächtig mich zu verehelichen und die oder die Person zu nehmen. Doch will ich's in euren Willen stellen, was ihr tun wollt, das soll mir gefallen. Das musst du tun, Lieschen. Du schämst dich ja auch nicht, von deinen Eltern einen Rock oder einen Mantel, ein Umschlagtuch und anderes mehr zu erbitten. So hat das zu gehen, Lieschen. Wenn dir der Rock, der Mantel oder das Tuch nicht gefällt, kannst du die verkaufen oder tauschen. Die Freiheit hast du. Mit deinem Ehegemahl verhält sich's anders. Den wirst du nicht wieder los. Den musst du behalten, wohl oder übel. Denn was Gott zusammengefügt, soll der Mensch nicht scheiden. Und wenn dir das nicht passt, Lieschen, du musst ja keinen Ehegemahl nehmen. Du hast die Freiheit, eine Jungfer zu bleiben. Komm her. Ich will dir was ins Ohr sagen, Lieschen. Wenn du es überhaupt nicht mehr weißt, was du machen musst, dies wahrnehmen. Nicht vergessen. Aber das bleibt unter uns, Lieschen. Das schwör mir. Du hast es in deiner Macht, Lieschen. Wenn dein Ehegemahl dir dumm kömmt und sich querlegt, zahl es ihm zurück, aber dann doppelt und dreifach, gell? Heiz ihm ein, gib ihm Saures. Los kommst du nicht von ihm, aber er soll dann wenigstens spüren, was es heißt, dass er auch dich nicht loskriegt. Der Mensch hat Gewalt von Gott, hat der Dr. Luther gesagt. Er ließ solche Sachen gern bei Tische heraus. Also er hat gesagt, der Mensch, also den Mann meint er, der Mensch hat Gewalt von Gott, dass er regiere Tiere und was mehr auf Erden ist, dass er da ein Herr sei. Darum hat er in seiner Macht das Haus und was ins Haus gehört, dass aber das Weib wohl gerate. Die Macht und Gewalt hat er nicht. Das steht in Gottes Hand allein, hat er gesagt. Haben sich all die so zu mir kommen auch die Füße abgetreten? Das soll doch gleich. Dreinschlagen soll Blitz und Hagelsturm. Darauf musst du immer achten, Lieschen. Es mag einer noch so eine Wichtigkeit sein. Eine Hausfrau soll ihn nur daran messen, wie er sich aufführt, wenn er zu Gast ist. Du meine Zeit, wäre es alles bei uns ein- und ausgegangen seinerzeit. Hochberühmte Leute gaben sich die Türklinke in die Hand. Der Dr. Luther galt schließlich was in Wittenberg und Umgebung. Da kamen auch gelehrte Leute von außerhalb, die was von ihm wissen wollten. Wir hatten immer eine ganze Menge Leute zu Mittag. Studenten waren ja jeden Tag zum Essen. Und dazu immer noch ein paar Figuren von da und dort. Und da hat der Dr. Luther immer seine Reden gehalten. Und was taten die schmucken jungen Herren von feiner Art, wie eben Studenten sind? Die armen Jüngelchen, sie schrieben alles mit. Sie schrieben sich schier die Fingerkuppen ab. Ach Gott, diese Studenten, was für ein seltsam Völkchen. Ich habe für den Haushalt das meiste bei der Frau Magister Reichenbach gelernt. Und auch der Barbara Kranach habe ich etliches abgeguckt. Der Herr Kranach. Lass mich mal nachdenken, Lieschen. Der Herr Kranach hatte die Apotheke. Dann war er Bürgermeister von Wittenberg. Mit den Kranachs konnten wir gut. Die waren unsere Trauzeugen. Die Kranachs hatten noch eine Weinschenke und eine Druckerei. Wenn er mal Zeit hatte, hatte Herr Kranach auch ein wenig gemalt. So auf Leinwand, mit Farbe. Verstehst du, Lieschen? Den Dr. Luther hat er paar Mal abgemalt. Und auch meine Wenigkeit. Die Leute, die was davon verstanden haben, gesagt, den Dr. Luther hätte er so gut gar nicht hingekriegt. Er hätte nur das Äußere gemalt und nicht die Seele. Aber wie soll denn einer die Seele malen? Schon wenn ich bloß an meine Seele denke und dann erst die vom Dr. Luther? Ein bisschen viel verlangt von Herrn Kranach. Der hatte schließlich seine Apotheke zu besorgen, seine Weinschenke und seine Druckerei und die Bürgermeisterei. Der hatte also eine ganze Menge am Hals. Von so einem kann man doch nicht verlangen, dass er Seelen malt. Ich fand, mich hatte der Herr Kranach ganz gut getroffen. Ich bin nicht schön auf seinen Bildern. Und das ist richtig. Bin nie eine Schönheit gewesen. Vielleicht hätte Herr Kranach mich gern schöner gemalt. Aber schöner hat er eben nicht gekonnt. Vielleicht war nicht viel los mit ihm als Maler. Ich verstehe ja nichts davon. Ich bin nur eine ordentliche Pfarrfrau. Aber der Herr Kranach brauchte sich ja keine Sorgen zu machen, wenn das nicht so ging mit der Malerei. Er hatte ja seine Apotheke, seine Druckerei und seine Weinschenke und seine Bürgermeisterei. Vielleicht hat der Herr Kranach sich auch geärgert, dass das nicht so ging mit dem Malen. Aber dann muss ich fragen, muss denn einer, der eine Apotheke hat, eine Weinschenke und eine Druckerei und dazu noch Bürgermeister ist, unbedingt auch noch malen wollen? Ich habe ja schließlich auch keine Kirchenlieder gedichtet. Obwohl ich so kleinere Sachen sicher hingekriegt hätte. Ich bin, Gott weiß es, dem Dr. Luther eine gute Frau gewesen, so wie er sie sich gewünscht hat. Die höchste Gnade und Gabe Gottes wäre ein fromm, freundlich, gottfürchtig und häuslich Gemahl, mit der er friedlich leben könnt, der man all sein Gut und was er hat, ja, seine Leib und Leben anvertrauen möchte. So eine gute Frau bin ich ihm gewesen. Ich habe sein Haus in bester Ordnung gehalten, wie sich's gehört. Ich habe ihm 6 Kinder geschenkt und war kein Antichrist bei, waren samt und sonders brave Kinder. Hatten sie doch gesagt, die Papisten, diese Lumpenhunde, hatten sie doch gesagt, der Antichrist werde entspringen der Verbindung eines Mönchs mit einer Nonne. Die hatten einen Zorn auf den Dr. Luther, die elenden Papisten. Aber er hat es ihnen auch mächtig gegeben. Ich konnte mir was einbilden auf meinen Mann, der war schon wer. Der berühmte Dr. Luther hat aber mächtig viel Respekt vor mir. Hat er mich doch immer seinen Herrn Käthe genannt. sogar im Scherz Kette. Er hat gegen die Gelübde gewettert, der Dr. Luther. Die Gelübde wären unchristlich, gegen Gottes Gebot. Aber der Ehestand sei ein göttlicher Stand, hat der Dr. Luther gesagt. Seine Freunde hat er beschwatzt, dass sie ein Weib nehmen, den Spalatin und den Wolfgang Reisenbusch, den Preußenherzog Albrecht und den Erzbischof Albrecht von Mainz. Und er selbst hat sich nicht wollen feig in die Eck verdrucken, sondern er hat wollen mit gutem Exempel vorantraben. Der Dr. Luther konnt gar nicht anders denn heiraten. Immer hat er doch von der Kanzel herab Glück und Segen des Ehestands gepriesen, dass die Ehe von Gott eingesetzt wäre, hat er gesagt, Ehelosigkeit wäre die größte Gefahr für die Menschheit. Wie hätte er denn ausgesehen als der ewige Junggeselle? Keiner hätte ihm fürder geglaubt. Also muss er schon dies Opfer bringen. Er muss dran. Mocht auch Angst haben, ob er überhaupt imstande wäre, einem Weibe ehelich beizuwohnen. Der Dr. Luther war 42 Jahre, als er mich nahm. Und vorher hat er's mit einem Weibe nie probiert. Er hätte keine Zeit gehabt vor sowas. Er hätte so viel Arbeit gehabt. Er hätte müssen gegen die Papisten streiten und da wäre nicht viel geblieben für anderes. Er hat mich zum Weibe genommen, nicht die Arve Schönfeld. Er hätte die Arve Schönfeld können haben, das weiß ich. Aber der Dr. Luther meinte wohl, die wäre nicht mit einer verlobten Josefs Ehe zufrieden gewesen. Auf dies vielleicht hinausgelaufen wäre. Bei mir hätte er diese Angst nicht haben brauchen. Er meinte wohl, ich wäre froh gewesen, überhaupt einen Mann zu kriegen, wie es auch ausgegangen wäre. Bist du es, Lieschen? Wenn du nur da bist, Lieschen. Du bist so gut zu mir, Lieschen. Bringst mir die gute Hühnerbrühe. Ist das Binkerl auch richtig unterm Bette? Dass ich dich nicht berufen muss bei jeder Notdurft. Weißt du, wie er mich genannt hat, der Dr. Luther? Den Morgenstern von Wittenberg hat er mich genannt. Soll ich dir was sagen, Lieschen? Ich habe ihn aus der Scheiße gezogen, den Dr. Luther. Wenn du gesehen hättest, wie seine Wohnung aussah, als ich einzog, da war ein drunter und drüber, ein heillos Durcheinander. In den Stuben war lang nichts gebessert worden und war lang kein Wischlappen über hingegangen. Der Wolf Sieberger, der was der Famulus vom Dr. Luther war, der war der fleißigste nit, war wohl gar ein fauler Hund. Aber da bin ich dreinfahren, Lieschen, und hab eine Ordnung gemacht. Was ist mir der Ruhm der Welt, wenn einer zu Hause ein Liederjahn ist? Wir können die Mannsbilder nicht allein wirtschaften lassen, Lieschen. Da ist die Welt bald am End. Ich habe also zugesehen, dass der Dr. Luther mit einer saubern und gut geflickten Hose überm Arsch auf Kanzel und Katheder stiegen ist. Hab mir nichts nachreden lassen, Lieschen. Merkte Lieschen, darauf muss eine Frau aus sein, dass ihr niemand nichts kann nachreden. Eine gute Aufführung haben. Allzeit. Hör, Lieschen, er hat mich mein Herr Käthe genannt. Oder mein Herr Katharin. Ja, auch Kette. Er wollte sagen damit, dass ich der Herr und Gebieter bin im Hause. Dass ich die Hosen anhätt. Dass ich ihn festhalt. Er hat mich immer rausgestrichen vor die Leute, die zu uns kommen sind. Die gelehrten Herren und Professoren von überall her. Da hat er immer ein Wesen so mich gemacht, dass ich hätte müssen rot werden. Mein Herr Käthe und Herr Katharin, hinten und vorn. Und hat immer getan, als wär er ein arm Scheißer, wo nichts zu melden hätt. Er hat gesagt, der Dr. Luther, dass er mir im Hause die Herrschaft zugesteht. Unbeschadet seines Rechts. Was er wohl damit gemeint hat. Ich habe in der Heiligen Schrift fleißig gelesen, Lieschen. Wollt allzeit doch nicht dastehen wie ein dumm und töricht Frauenzimmer. Hab so schließlich manchen Bibelspruch können einwerfen in die gelehrten Dispute bei Tische. Hat der Dr. Luther gesagt, mein Herr Käthe versteht die Psalmen besser als einst alle Papisten. Hat er gesagt, Lieschen, meiner treu. Habe ich aber nur im Hause das Sagen habt. Außer Haus hat der Dr. Luther sein Sach gemacht, hat er mich nicht lassen dreinreden. Du darfst die Mannsleut nicht stören bei ihren Geschäften, Lieschen. Die wollen ihre Ruhe haben dabei. Die Frau soll ihr Haus wohl bestellen, Lieschen, die Welt ist Männersach. Amen. Lieschen, mein Pinkeltopf ist voll. Schaff ihn außer und leer ihn. Dass du doch so niedere Dienste an mir verrichten musst, mein Lieschen. Wenn ich noch ein Mannsbild wäre, aber ich bin nur ein Weibsbild. Ein Weibsbild ist nicht in die Welt gekommen, dass man ihr diene. Ich bin so unnütz. Ach. Ich war eine unnütze Nonne. Ich war dann eine nützliche Hausfrau. Und nun bin ich ein unnütz Wittib. Ich lieg hier auf dem Siechbett, 53 Jahre alt. Zeit, dass ich geh aus dieser Welt. Was will ich noch hier? Eine Frau mit 53 hat nichts mehr verloren auf dieser Welt, wenn der Ehemann tot ist und alle Kinder bald aus dem Haus. Befrei mich von diesem Leben. Nimm die Last des Lebens von mir. Dann bin ich frei. Die Katharina Melanchthon war ein neidisch Frauenzimmer. Sie mochte nicht leiden, dass ich eine Edelgeborene war und ein groß Ansehen hatte als Ehegemahl vom Dr. Luther, der unter allen wittenbergischen Professoren der gewaltigste war. Und sie war nur eines Magisters Ehegemahl. Der Dr. Melanchthon konnte lang nicht ran an den Dr. Luther. Die Leute haben gesagt, die Käthe Luther ist ein stolzes Frauenzimmer. Der Dr. Luther hatte den beiden Koppes. Leon hat dem Onkel und Leon hat dem Neffen und dem Wolf Domitsch gesagt, holt die Mädchen aus dem Kloster Nimpschen. Und dieses haben die gemacht. Wir waren nun frei. Und mussten auf Freier warten, denn was hätte sonst werden sollen mit uns? Der Dr. Luther brachte 8 von uns unter. Die gingen weg wie die warmen Semmeln. Nur ich blieb übrig. Ich hätte gern den Hieronymus Baumgärtner genommen. Den hatte ich vom Herzen lieb und er mich auch. Weil er wusste, ich hatte was übrig für ihn. Wir waren so gut wie verlobt. Noch nicht richtig verlobt, aber doch beinahe. Da musste er zurück nach Nürnberg, wo er her war, der Hieronymus Baumgärtner. Er versprach mir, bald wiederzukommen, aber er kam nicht. Ich grämte mich sehr und wurde arg krank darüber vor Schmerz. Er durfte mich nicht heiraten, der Hieronymus Baumgärtner, weil ich aus dem Kloster fortgelaufen war. Wäre ich im Kloster blieben, hätte mich der Hieronymus auch nicht heiraten können. Das ist ja ebenso sicher. Der Hieronymus Baumgärtner hat mich nicht heiraten dürfen, weil ich eine Nonne gewesen und aus dem Kloster entwichen. Er hat sich müssen in das kaiserliche Recht schicken. Nürnberg war eben nicht Wittenberg. Er hat ein ander Jungfrau zum Ehegemahl genommen, der Hieronymus Baumgärtner. Und so war ich wieder frei. Nicht, dass du denkst, Lieschen, der Hieronymus Baumgärtner wäre ein nichtsnutziges Mannsbild, der nicht wüsst, was sich schickt. Der ist ein feiner Ratsherr in Nürnberg worden, der viel für Schul und Kirch getan hat. Der Dr. Luther lobt ihn allweil sehr. Wir konnten nicht bleiben im Kloster, Liesgen. Der Dr. Luther hatte gelehrt, das Gelübde der Keuschheit, die Bußübung und die Kasteiung, das Vertrauen auf die Fürbitte der Heiligen, die ablassspendende Kraft ihrer Reliquien, das ist all nichts wert. Aber die Zuversicht auf Gottes Gnade und den inneren Frieden, das gibt nur ein frommes, tätiges, pflichttreues Leben draußen. In der Freiheit. Da standen wir nun, wir neuen Jungfrauen, mitten in der Freiheit und mussten zusehen, dass einer sich unserer Freiheit erbarmte. Wir waren frei und warteten auf Freier. Der Dr. Luther hatte sich was in den Kopf gesetzt, Lieschen. Er wollte seinen Pfarrern, die er unter sich hatte, Pfarrfrauen besorgen, damit alles seine Ordnung habe im Pfarrhaus. Dass da eine ordnende Hand sei und der Herr Pfarrer immer ein reines Hemde und eine geflickte Hose überm Arsch habe, Lieschen. Sieh, so ist das. Damals war ich 24. Fast 30 Jahre. Ja, 30 fast. 29 genau. Ich kann rechnen, Lieschen. Das habe ich gelernt, als Ehegemahl vom Dr. Luther, wo ich alles muss zusammenhalten, weil dem Dr. Luther alles durch die Finger ging. Der hat nicht gesehen aufs Geld. Der verstund nichts von. Vor 30 Jahren. 29. Auf dem Weg von Nimpschen nach Wittenberg. Ach, dass er mich verlassen muss, der Dr. Luther. Mein lieb Ehegemahl. Ach, dass er mich hat allein gelassen in der Welt. Es ist schwer, allein in der Welt sein. Und wenn ich jetzt noch gehe, die armen Kinder. Sie müssen als Waisen durch die Welt irren. Er hat ein Testament gemacht, der Dr. Luther. Aber die Herren Amtspersonen fanden da ein Haar in der Suppe. Sie sagten, es konnte nicht gelten. Sie sagten, nach Recht und Gesetz erben nur Kinder und Anverwandte des Mannes. Das treue Weib nichts. Ein Vormund soll ihr beigegeben werden. Auch wegen der Kinder. So konnten sie mit mir machen, was sie wollten. Am schlimmsten war der Kanzler Brück. Der ließ die Sau raus. Der hat einen alten Zorn wider mich, weil ich hatte wider ihn geredet beim Dr. Luther und ihm ein Konzept verdorben. Und sowas verzeiht kein Mannsbild einem Frauenzimmer. Also wollte er sein Mütchen kühlen, der Brück, der Sauhund. Und hat lassen wollen einen harten Vormund über mich und die Kinder setzen. Der Melanchthon ist mir beigestanden und hat geholfen, meiner Klage Gehör zu verschaffen beim Kurfürsten. Die Kinder. Es geht mir nur um sie, Lieschen. An mir ist mir nichts gelegen. Dass ihnen bloß nichts abgehe. Dass man ihnen keinen Schaden tue. Da sei Gott vor. Ich kann's nicht mehr. Nun muss Gott, wenn er nur wollt, auf die Kleinen Acht geben, die noch bei mir sind. Die Großen möchten selbst ihr's erstreiten. Er hat gesagt, der Dr. Luther, er war nicht leidenschaftlich verliebt in mich, aber er halte mich von Herzen lieb und wert. Das ist doch genug, Lieschen. Nicht wahr? Was soll denn eine Frau auch mehr erwarten? Den Hieronymus Baumgärtner habe ich von Herzen lieb gehabt. Er hat mich nicht können heiraten. Der arme Mann. Darf ich klagen darob? Nein, Lieschen. Ich bin eine Frau und nicht auf die Welt gekommen, zu beklagen, was mir versagt wird. Ich bin auf die Welt gekommen, zu preisen, was mir geschenkt wird. Dem Dr. Luther bin ich dankbar. Er hat mich bewahrt, den Dr. Glatz zu heiraten, den ich nicht konnte ausstehen. Den Dr. Luther habe ich da schon eher gemocht. Ich habe ihm allzeit wollen eine gute Frau sein, dem Dr. Luther. Ich wollte seine Gesundheit pflegen und erhalten. Ich habe mich geschickt in sein Wesen und mich abgefunden mit allem. Weiß Gott, das habe ich. Verdammt nochmal. Und so konnte er mit Recht sagen, der Dr. Luther: Wem ein tugendsam Weib beschert ist, die ist viel edler denn die köstlichsten Perlen. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen, und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie tut ihm Liebes und kein Leides ihr Leben lang. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gern mit ihren Händen. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff, das seine Nahrung von Ferne bringt. Sie steht vor Tages auf und gibt Speise ihrem Hause und Essen ihren Dirnen. Sie denkt nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg von den Früchten ihrer Hände. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Sie merkt, wie ihr Handel Frommen bringt. Ihre Leuchte verlischt des Nachts nicht. Sie streckt ihre Hand nach dem Rocken und ihre Finger fassen die Spindel. Sie breitet ihre Hände aus zu dem Armen und reicht ihre Hand dem Dürftigen. Sie fürchtet für ihr Haus nicht den Schnee, denn ihr ganzes Haus hat zweifache Kleider. Sie macht sich selbst Decken, feine Leinwand, und Purpur ist ihr Kleid. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er sitzt bei den Ältesten des Landes. Sie macht einen Rock und verkauft ihn. Einen Gürtel gibt sie dem Krämer. Kraft und Schöne sind ihr Gewand. Und sie lacht des kommenden Tages. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist holdselige Lehre. Sie schaut, wie es in ihrem Hause zugeht und isst ihr Brot nicht mit Faulheit. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie selig. Ihr Mann lobt sie. Viele Töchter halten sich tugendsam, du aber übertriffst sie alle. Lieblich und schön sein ist nichts. Ein Weib, das den Herrn fürchtet, soll man loben. Sie wird gerühmt werden von den Früchten ihrer Hände, und ihre Werke werden sie loben in den Toren. Ich hab wohl nun alles gesagt, was ich noch sagen wollt, ehe ich dahin gehe, Lieschen. In deine Hände, Herr, geb ich meinen Geist. Und in deine Gnade das Schicksal meiner Kinder. Ich sag nun nichts mehr. Die Befreiung. Eine außergewöhnlich lange Rede der Katharina von B., gehalten auf dem Siechbett zu T. Aufgeschrieben von Helmut Beetz, gesprochen von Gudrun Ritter. Musik Georg Katzer. Schnitt Jürgen Hille und Renate Goller. Ton Jutta Wollermann und Martin Hertel. Regieassistenz Ingrid Krempel. Dramaturgie Hans Bräunlich. Regie Werner Grunow.